Zur Gratulation des gelungenen zweiten Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 der TFA-RK nahm jüngst Gatti Campos Riondo, Generalsekretär der peruanischen Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten, eine Stellung.